Yeah, da draußen gibt es immer noch diese Wesen. Sie leben Tag ein, Tag aus, verhalten sich komisch, tun komische Dinge. Und für diese Wesen habe ich dieses Lied geschrieben. Yeah. Junge, deine Kuh hat regelrecht eben Pech. Denn ich rede jetzt und Burn steht nicht weg. Und das mit jedem Text, weil er nichts entgegensetzt. Und alle, die das eben so sehen, die heben jetzt ihre Hand. Das ist doch nicht so viel verlangt. Wann macht man sich strafbar in diesem Land? Das Wack gibt sie als Mensch, der unter dem Schublade Aufstieg nicht möglich, so wie bei einer Luftblase. Alle wissen's jetzt, jeder, der beschissen rappt oder Kollege imitiert, ist nicht fresh, weil er nicht so flowen kann wie ich. Und meine Jungs, es ist schlimm, dass die Szene mit der verdammt fickt euch alle, die meiner Soul-School nicht in ist. Das stimmt nicht, der K zu dem Movie neuer Winde ist. War kindisch ab und zu, aber für euch noch krass genug. Bitte bloß nicht weinen, Junge, hier ein Taschentuch. Ich flash eure Köpfe mit geilen Raps und Ideen. Ihr langweilt mich mit lächerlichen Themen. Eigentlich könnt's mir egal sein, was ihr tut. Aber solange Rap schadet, ist das nicht gut. Ich flash eure Köpfe mit geilen Raps und Ideen. Ihr langweilt mich mit lächerlichen Themen. Eigentlich könnt's mir egal sein, was ihr tut. Aber solange Rap schadet, ist das nicht gut. Warum ich diese Strophe verfasse? Weil ich die Idioten so hasse. Bring dir eine Message schon auf, was Boden zu machen. Mir ist es nie mehr wichtig, ist da kein Zonen zu schaffen. Ich versuche nur zu beobachten und das ohne zu lachen. Aber es geht nicht, ohne das Niveau vom Boden zu kratzen. Meine Live-Kicks enden immer verdorbene Massen. Die versuchen nur, mich einen großen Bogen zu machen. Ich hoffe, ihr versteht es, dass dies aus dem Weg ebnet. Die Leute klatschen, tja, das lag wohl im Playback. Euer Slang wirkt wie einstudiert. Der Alter, feierst du den Shit, der bleibst du hier. Ihr Alter, ich tu gar nichts, was ihr Deppen gesagt. Weil ich ihre Fressen nicht mag, hässlich wie fertiges Haar. Ich stress nicht, gesagt, nur was ich der Rest hier nicht wagt. Und zwar, dass ihr sowas wie Fresh nicht habt. Erzählt du Arsch. Ich flash eure Köpfe mit geilen Raps und Ideen. Ihr langweilt mich mit lächerlichen Themen. Eigentlich könnt's mir egal sein, was ihr tut. Aber solange Rap schadet, ist das nicht gut. Ich flash eure Köpfe mit geilen Raps und Ideen. Ihr langweilt mich mit lächerlichen Themen. Eigentlich könnte es mir egal sein, was ihr tut. Aber solange Rap schadet, ist das nicht gut.